from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball Podcast, Folge 44 und der Saison-Preview für die Eastern Conference heute. Wie immer wird der Podcast präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketballmagazin. Mehr Infos bekommt ihr auf basket.de und facebook.com/basket. Ja, hallo auch von mir, Folge 44, die Schnapszahl. Startet direkt mit einer wichtigen Info für euch, alle Hörer. Ihr seid herzlich eingeladen. Jetzt kurz vor Beginn der Saison sind wir auch auf den Fantasy-Zug mit aufgesprungen. Wir haben das die letzten Jahre eigentlich immer gemacht. Letztes Jahr waren wir bei Crossover Online, wo wahrscheinlich auch viele von euch jetzt schon ein Team gemacht haben. Haben aber gesagt, dass wir lieber es doch ganz klassisch mit einem schönen Draft machen wollen, dass nicht jeder Spieler Paul George in seinem Team hat und die mehr oder minder dieselben Sleeper hat, sondern wir waren dafür, dass man es ein bisschen anders gestaltet und haben deshalb eine Liga gemacht bei ESPN. Die heißt From Downtown Podcast. Wie könnte es auch anders sein? Und wir würden euch gerne einladen, mit uns Fantasy zu spielen. Der Draft ist morgen Abend oder Nachmittag um 16 Uhr. Nachmittags, weil ich dann auch noch mit in der Liga sein kann. Und wir würden es gerne so machen, wenn ihr Interesse habt, und wir hoffen, dass ihr Interesse habt. Es gibt 20 Plätze, also 18 sind noch übrig, nachdem Marius und ich schon drin sind. Ihr müsstet uns nur, wenn ihr mitmachen wollt, eure E-Mail-Adresse schicken. Und zwar am besten als private Nachricht an unsere Facebook-Seite. Wenn ihr nicht über Facebook uns hört oder nicht bei Facebook seid, könnt ihr das gerne auch per E-Mail machen. Du hast die E-Mail-Adresse bestimmt genau. Im Kopf gerade mal. Genau, einfach an podcast@fromdowntown.de. Dann wir kontrollieren das beides jetzt im Laufe des Tages beziehungsweise morgen früh. Und über beide Wege könnt ihr morgen um 16 Uhr. Da müsst ihr euch, glaube ich, eine Viertelstunde vorher einloggen und um 16 Uhr beginnt der Draft und dann können wir alle nacheinander unsere Teams picken. Genau, ein paar Infos noch. Ich weiß ja nicht, inwieweit ihr euch da schon auskennt mit diesem Draft-Format. Zunächst, wir müssen dann erstmal unsere E-Mails checken, beziehungsweise auf Facebook uns dann eben einloggen, um euch einzuladen. Also habt ein bisschen Geduld. Das wird nach dem First Comes, First Serves Prinzip gemacht. Aber wir freuen uns auf jeden Fall sehr, mit euch zu spielen. Ich finde das immer sehr viel cooler, weil der Draft schon super viel Spaß macht und man eben dann unterschiedliche Leute pickt. Ich habe ein bisschen die Settings eben angepasst, oder wir zwei. Und zwar haben wir da 5 Starter, die immer spielen, die ganz klassischen Positionen, dann eben noch einen Guard, einen Forward und einen sogenannten Utility-Spieler. Also das kann ein Spieler jeglicher Position sein, sowie 3 Bankspieler. Das macht nach Adam Riese 11 insgesamt. Und die Spieler werden dann also im Rundenformat nach und nach gedraftet. Ganz klassisch mit so einem verkehrt herum Draft quasi, als wäre in der ersten Runde als erster draftet, der darf dann in der zweiten Runde als letzter draften, damit man also möglichst ausgeglichene Teams hat. Und das macht sehr viel Spaß. Dann gibt es eben eine bestimmte Regeln, wie die Punktzahl ermittelt wird. Wir haben uns dann noch ein paar witzige Sachen überlegt. Ich glaube, das hat keine andere Liga, dass die Technical Fouls negativ mit eingenommen sind. Das haben wir uns erlaubt als kleines Augenzwinkern. Also Boogie Cousins, Chris Paul und die ganzen anderen Leute kriegen dann ab und zu mal einen Punkt abgezogen. Aber Spaß beiseite, sonst ist das eigentlich der Standard, wie die Punkte ermittelt werden. Und das sollte echt super viel Spaß machen. Ja, genau. Also wenn ihr den Podcast hört, wir nehmen das jetzt gerade am Samstagvormittag auf. Ich denke mal, spätestens am Nachmittag wird er online sein. Schickt uns eure E-Mail-Adressen und dann geht's morgen Nachmittag los. Ja, genau. Und bevor wir dann wiederum loslegen mit dem East Preview und der Atlantic Division, wollten wir nochmal kurz sagen, wie immer, es passiert leider in der Preseason, dass sich Spieler verletzen und so eben auch bei den ohnehin schon mit dem Verletzungspech verfolgten Pelicans. Da ist nämlich Tyreke Evans mit einer Knieverletzung erstmal an der Seitenlinie. Er wird wahrscheinlich 6 bis 8 Wochen fehlen, nachdem er jetzt arthroskopisch schon operiert werden musste. Und das ist natürlich ein Riesenblow für die Saisonaussichten für die Pelicans, oder? Ja, total. Ich glaube, also dazu kommt ja noch, dass Jrue Holiday, hatten wir in der letzten Woche schon erwähnt, wahrscheinlich unter einer Minutes Restriction erstmal spielen wird. Und ich meine, Norris Cole wäre auch noch nicht fit, so wie ich das im Kopf habe. Das heißt, ihre Neuakquisition Nate Robinson wird wahrscheinlich erstmal viel Spielzeit kriegen. Und das ist natürlich gegen die starken Point Guards im Westen, gerade in der Zeit bis Weihnachten, wenn die Saison losgeht, natürlich ein herber Rückschlag auf jeden Fall. Ja, definitiv. Jrue Holiday, ja wirklich nur noch ein Schatten seiner selbst, sage ich mal, verglichen jetzt mit seiner All-Star-Saison in Philly. Bevor er dann getradet worden ist für quasi 2 First-Rounder. Wie krass sieht der Trade jetzt im Nachhinein aus? Gab ja noch ein bisschen Schmutz, der da geworfen worden ist, weil die 76ers den Pelicans nicht gesagt haben oder nicht unterrichtet haben von einem Fußbruch von und einem Ermüdungsbruch von Holiday und demnach 3 Millionen zahlen mussten an Strafe. Naja, was bringt den Pelicans diese 3 Millionen jetzt, wo sie eben nur einen Point Guard haben, der 15 Minuten auf dem Feld stehen darf? Das ist schon sehr, sehr schwierig und ehrlich gesagt erwarte ich, dass die Pelicans zu Beginn der Saison so ein bisschen sind wie die Oklahoma City Thunder letztes Jahr, nachdem Kevin Durant ausgefallen ist, nämlich mit einem wahnsinnigen Spieler, der wie ein Berserker spielt und sein Team auf dem Rücken tragen muss. Damals, letztes Jahr, war es Russell Westbrook und ich erwarte dieses Jahr zu Beginn der Saison, dass das Anthony Davis sein wird. Ich glaube sogar Omar Asik ist auch noch nicht fit, ne? Also der Kader ist wirklich an allen Ecken und Enden gebeutelt, das muss man sagen. Ja, also in dem Fall schon mal herzlichen Glückwunsch für denjenigen, der morgen als erstes draftet, der dann wohl Anthony Davis nehmen wird. Ja, wird eine coole Saison. Glaube ich auch. Ja, wollen wir loslegen im Osten? Ja, gerne. Cool, dann fangen wir an mit der Atlantic Division. Wir haben es beim letzten Mal so gemacht, dass wir top-down runtergehen, also das beste Team pro Division zuerst behandeln und dann das schlechteste Team in der Division eben als letztes. Also fangen wir an mit den Toronto Raptors. Letztes Jahr ein Rekord von 49-33 und dann in den Playoffs ausgeschieden, aber für mich letzte Saison schon ein Stück weit überraschend, dass sie überhaupt, also 49 Siege hätte ich vor der Saison, glaube ich, nicht prediktet für Toronto. Ja, aber du hast das ja sehr, sehr nett formuliert, muss ich ja jetzt mal sagen. Sie sind in den Playoffs ausgeschieden, ist so ziemlich das Netteste, was du zu diesem Team hättest sagen können. Du hättest auch sagen können, ja, sie sind in einem Shame-Kostüm in die Ecke gegangen und mussten irgendwie sich kleinstellen, weil sie sind in Schande ausgeschieden. Sie wurden weggefegt von einem Team, was jetzt auch nicht unbedingt aus Superstars bestand. Den Washington Wizards, die haben, glaube ich, 4-0 wurden sie gesweept und das war wirklich ein sehr, sehr schwacher Auftritt. Und hat so ein bisschen auch die Kritiker bestätigt, indem sie gesagt haben, hey, das ist ein gutes Team, aber wirklich ohne Kopf und ohne wirklichen Typ, sage ich mal. Man hatte gehofft, dass das Kyle Lowry wäre, der auch jetzt nicht seine besten Playoffs hatte und dieses Jahr nicht unbedingt besser geworden, würde ich mal sagen, oder? Ja, es gab viele Veränderungen im Team. Also sie haben Lou Williams abgegeben, unter anderem an die Los Angeles Lakers, den sechsten Mann der Toronto Raptors, aber einiges dazu bekommen, das muss man sagen. Corey Joseph ist aus San Antonio gekommen, Damari Carroll, wahrscheinlich das größte Signing aus Atlanta, Luis Scola ist aus Indiana gekommen, Bismack Biyombo aus Charlotte und Anthony Bennett, der größte Draft-Bust wahrscheinlich der letzten paar Jahre aus Minnesota, nachdem sie ihn gewaved hatten. Hat sich also einiges verändert im Team, aber die Grundpfeiler, sage ich mal, mit Kyle Lowry, DeMar DeRozan, Terrence Ross, Patrick Patterson und Jonas Valanciunas, die sind immer noch da. Ja, ich bin mal gespannt. Also was sie auf jeden Fall dazu bekommen haben, glaube ich, ist eine defensive Präsenz mit DeMarre Carroll auf dem Wing, was natürlich dann im Osten in den Playoffs wichtig werden könnte. Ich habe immer noch meine Zweifel, obwohl sie jetzt Biyombo und Luis Scola, zwei Leute geholt haben, die so für die Bank als große Leute vielleicht für ein paar gute Minuten sorgen werden, dass der Frontcourt mit Patterson und Valanciunas vorneweg immer noch ein bisschen schwach besetzt ist. Ja, ich meine, Patterson ist wirklich sehr solider Spieler auf der 4, hat einen Distanzwurf sich angeeignet die letzten beiden Jahre und ist also ein recht spielintelligenter, variabler Spieler. Ich denke, da kann man nicht groß meckern. Es ist eben nicht die Creme de la Creme. Du sagst es, Demarle Carroll bringt ihnen sicherlich diesen 3-and-D-Spieler, den sie eigentlich in Terrence Ross dachten, gefunden zu haben. Das zeigt mir jetzt auch einfach, dass man nicht auf Terrence Ross bauen kann. In Klammern, Hust, Hust, hätten sie mir doch auf mich gehört, nachdem er gedraftet worden ist, gesagt habe, weil er einfach extrem unbeständig ist. Er ist sicherlich einer der verrücktesten Spielertypen, die jemals ein 50-Punkte-Spiel gemacht haben. Vor 2 Jahren, glaube ich, war es, oder wenn es letztes Jahr ist, wie schnell geht die Zeit vorbei. Und sonst sind sie nicht unbedingt tiefer geworden. Corey Joseph ist sicherlich ein Backup-Point-Guard, mit dem man spielen kann, aber Gravis Vasquez hat ihm doch ein bisschen mehr dieses Point-Guard-Distributor-Feeling gegeben. Lou Williams hat dieses gewisse Etwas von der Bank gebracht, das ihnen jetzt komplett fehlt. Also sie haben niemand, jetzt außer genannten Terrence Ross, der wirklich mal Power bringen kann von der Bank und mal einfach 20, 25 Punkte Explosionen hat. Demnach sehe ich nicht unbedingt, dass sie sich verbessert haben. Einziger Wermutstropfen ist, und wir wissen ja, der Sieger der Division sieht immer noch nach wie vor ganz gut aus. Sie spielen in einer ziemlich mauen Division und haben demnach viele Spiele gegen schwächere Gegner. Ja, absolut. Gravis Vasquez hast du schon gesagt, auch ein Spieler für die Clutch-Time, sage ich mal, den sie dann natürlich verloren haben. Kyle Lowry hat in der Saison, die Figur eines Pitbulls gehabt, möchte ich mal sagen. Und das war, glaube ich, so eine Zeit lang sein Spitzname. Hat ein bisschen abgenommen. Also als ich ihn in der Preseason gesehen habe, er hat, glaube ich, in einem Preseason-Spiel auch 40 Punkte gemacht, sah er auf jeden Fall dünner aus, beziehungsweise ein bisschen fitter. Keine Ahnung, ob sich das auf die Saison auswirken wird. Das müssen wir mal gucken. Letztes Jahr hat er seine erste All-Star-Nominie gekriegt. Und Valanciunas haben sie verlängert, soweit ich das in Erinnerung habe. Er ist natürlich auch noch so ein bisschen die Erwartungshaltung schuldig. Ja, ist auch demnach mein Player to watch, also mein X-Faktor sozusagen in dem Team. Er hat eine sehr gute EM gespielt über den Sommer. Man wusste, er ist ein recht starker Spieler mit ganz guten Low-Post-Moves, hat aber nicht wirklich die Schüsse oder auch die Spielzeit gesehen bisher bei Toronto, eben weil er ein bisschen weiter hinten in der Hackordnung war mit Lou Williams, Kyle Lowry und DeMar DeRozan. Mal sehen, ob sie das jetzt besser machen, ein bisschen besser den Ball verteilen, sodass man schon ein paar Möglichkeiten bekommt. Ja, mein Player to watch ist, wie gerade gesagt, Kyle Lowry. Man hat ihm unter anderem auch nachgesagt, dass er immer nur in Vertragsjahren gut spielt. Jetzt ist das zweite Jahr, nachdem er einen größeren Vertrag bekommen hat, beziehungsweise vor 2 Jahren war es ja noch so, dass, wie man so schön sagt, die Toronto Raptors ihn so ein bisschen geschippt haben oder beziehungsweise angeboten haben auf dem Transfermarkt. Das ist jetzt natürlich nicht mehr so nach seinem All-Star-Jahr im letzten Jahr. Bin mal gespannt, ob er das Team wirklich führen kann. Eigentlich hätte er einen potenziellen zweiten All-Star mit DeMar DeRozan neben sich stehen. Aber da muss der Backcourt jetzt zeigen, dass er zu den Besten der Liga gehört. Wie gesagt, ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, was Toronto angeht, vor allem wegen dem Frontcourt. Ja, das gute alte Over-Under-Spiel. Letztes Jahr 49. Was sagst du denn in diesem Jahr? Under 45. 45 Under. Ich habe Toronto in diesem Jahr bei 43 Under. Ich glaube, es gibt wirklich ein paar Siege zurück, beziehungsweise die ganzen neuen Akquisitionen im Team, die müssen sich erstmal finden. Wahrscheinlich wird das trotzdem reichen, um einen der ersten beiden Plätze in der Division zu belegen. Aber ich habe sie bei 43 Siegen. Okay. Gut, dann kommen wir zu den Boston Celtics. Letztes Jahr den zweitbesten Record in der Division mit 40-42, also fast 500. Und auch da hat sich im Team einiges getan. Ja, wahrscheinlich das Team, was am meisten aus dem doch nicht sehr sexy Spielerkader gemacht hat. Und das liegt zu großen Teilen am Coach Bradley Stevens, der dem Team wirklich Leben eingehaucht hat und es verstanden hat, mit limitiertem Shooting doch eine sehr, sehr solide Offensive zu geben. Vor allem auch wegen dem Trade für Isaiah Thomas während der Saison, der wirklich von der Bank richtig viel Power brachte, der Prototyp, ich sprach eben davon, genau einer der Spieler, den Toronto Raptors dieses Jahr nicht haben, der einfach mal loslegen kann und Instant Offense von der Bank bringt. Ja, und sonst halt total das Team für Basketballpuristen. Ne? Also ich meine, Ich glaube, Zach Lowe hat es in seiner Column geschrieben. Er hat noch nie jemand gehört, der gesagt hat, hey, du musst unbedingt jetzt mal Boston Celtics anschalten. Guck mal, wie Jay Crowder die Driving Lanes zumacht für die Spieler auf dem Flügel. Und genau das ist es eben. Also es sind die kleinen Dinge. Du hast eben diese Kettenhund-Defensive von Marcus Smart und Avery Bradley und Crowder und Amir Johnson jetzt. Also es ist wirklich eine mehrköpfige Hydra, Defensiv-Hydra dieses Jahr, aber offensiv, ja, werden sie echt Schwierigkeiten haben, abseits von Thomas Punkte zu erzielen. Ja, glaube ich auch. Obwohl, wie gesagt, David Lee könnte vielleicht, wenn er an seine alte Form anknüpfen kann, dann ist er durchaus für so, ich sag mal, 15 und 8 oder so, ist er bestimmt noch gut. Aber du hast schon recht, das Scoring wird wahrscheinlich das Problem der Boston Celtics sein. Es ist ja so, dass es im Grunde ein Kader aus meiner Meinung nach sehr guten Rollenspielern ist, aber so richtig dieser Spark oder dieser Spieler, der da wirklich den Unterschied nochmal machen kann gegenüber anderen Teams, der fehlt da noch so ein bisschen. Den Spieler, den ich mir besonders angucken werde, beziehungsweise worauf ich mich freue, ist James Young. Der wurde letztes Jahr, wenn ich mich recht erinnere, so um die 20er Plätze rumgedraftet oder vorletztes Jahr schon? Ich weiß gar nicht. Nee, letztes Jahr, war Rookie. Jahr, ne? Genau, letztes Jahr. Ich habe ihn jetzt ein paar Mal in der Preseason gesehen, hat auf jeden Fall einen ganz schicken Dreier, zieht auch ganz gut zum Korb. Ich glaube, dass er ein würdiger Backup neben Avery Bradley ist und dann vielleicht so ein bisschen neben Isaiah Thomas nochmal Scoring von der Bank bringen kann. Ja, ansonsten weiß man, glaube ich, was man von den Spielern bekommt. Amir Johnson hättest du gerne gehabt bei Dallas. Da hast du letzte Saison schon sehr von geschwärmt. Ja, also Jared Salinger zum Beispiel hat jetzt im letzten Spiel gegen die Knicks, im letzten Preseason-Spiel ganz gut gespielt, aber ja, wie gesagt, das sind alles nicht Spieler, die für mich so den Unterschied machen, wenn dann funktioniert es übers Kollektiv und vor allem über das gute Coaching von Brad Stevens. Ja, nur um das nochmal aufzunehmen, ich hätte nicht nur gerne Amir Johnson dieses Jahr gehabt, sondern ich hätte gerne anstatt Rajon Rondo auch Jay Crowder behalten. dann hätten wir nämlich nicht jetzt so Probleme, hätten einen Spieler, einen Dreier sozusagen gedraftet in der ersten Runde und hätten jetzt nicht Angst und Bange sein müssen wegen Chandler Parsons. Aber wir sprechen ja über die Boston Celtics. Und ja, du hast es genau richtig erfasst. Sie haben 5.830 First-Round-Picks und haben dementsprechend auch sehr viele gute Spieler, aber ihnen fehlt so ein bisschen dieses Alpha-Tier, den wirklichen Star. Den haben sie nicht. Da werden sie noch gucken, ob es den vielleicht auf der Trade-Bühne irgendwie gibt. Bis dato ist allerdings Perry Jones mein Spieler to watch. Ist witzig, weil er jetzt hier bei uns auf der vierten Position im Depth-Chart auf Power Forward gelistet ist. Sehr, sehr interessanter Spieler. Ist auch ein First-Round-Pick, nämlich von den Oklahoma City Thunder. Und da ist jetzt die Geduld denen ausgegangen mit Perry Jones und sie haben ihn eben abgegeben zu den Celtics und ich hoffe, dass er ein bisschen Spielzeit bekommt. Ist ein bisschen schwach auf der Brust, hat aber einen ganz guten Dreier und sehr athletisch. Insofern hoffe ich, dass wenn die Saison nichts bringen sollte, dass sie dann eben nicht unbedingt 30 Minuten David Lee spielen lassen, sondern ein bisschen die Young Guns. Was natürlich interessant werden könnte, wenn Boston eine ganz gute Saison spielt und nehmen wir mal an, das nächste Team, über das wir gleich sprechen, die Brooklyn Nets, kommen in die Lottery. Boston gehört der Pick von Brooklyn. Das heißt, wenn es richtig gut für Boston laufen sollte, könnten sie einen der ersten drei Picks bekommen. Soweit ich weiß, ist dieser Pick nämlich unprotected und dann hätten sie ein Spiel, beziehungsweise einen Kader aus, wie gesagt, den sehr guten Rollenspielern plus dann einen ganz, ganz hohen Pick. Und das wäre für die Zukunft von Boston natürlich absolut optimal. Aber das steht und fällt natürlich damit, wie Brooklyn die Saison beendet. Aber gehen wir doch erstmal kurz ins Over-Under für Boston. Letztes Jahr, wie gesagt, nochmal wiederholen, 40 Siege, 42 Niederlagen. Was würdest du in diesem Jahr sagen? Over 38. Über 38. Ich sehe nicht unbedingt, dass sie sich so sehr verbessert haben. Sie haben den Jesus abgegeben, auch Luigi Datome. Das ist extrem schlecht. Jeder weiß, dass wenn man Jesus abgibt und die Tür zeigt, dass das moralisch betrachtet kein positiver Punkt ist. Insofern wird das Glück den Boston Celtics nicht hold sein. Also das Karma hat das Team verlassen, ja. Genau. Ja, ich habe sie bei 39. Also ein kleines bisschen schlechter, aber ich glaube allgemein, das liegt daran, dass der Osten insgesamt ein bisschen besser geworden ist. Deswegen ziehe ich einen Sieg ab. Nicht aber das nächste Team. Nicht das nächste Team, sehr gute Überleitung, genau. Nicht aber das nächste Team, die Brooklyn Nets, ich hatte es gerade schon erwähnt, den Pick, egal wie schlecht sie in diesem Jahr werden, haben sie nächstes Jahr nicht. Letztes Jahr 38 Siege, das wird eng, das nochmal zu erreichen, oder? Ja, ist es meiner Ansicht nach das langweiligste Team der gesamten Liga. Tut mir leid, alle Brooklyn-Fans, wenn es sie denn gibt, wird ein ganz fieses Jahr. Ich weiß nicht, ob überhaupt ein Spieler in dem ganzen Kader mich intrigt. Wenn überhaupt vielleicht der Rookie, weil ich ihn noch nicht so gut kenne, Rondae Hollis-Jefferson, den sie am Draft-Tag oder am Draft-Abend akquiriert haben. Ich glaube, da haben die Picks geswappt mit Portland, wo im Gegenzug dann eben ihr Center Plumlee hingegangen ist. Ich fange mal echt so an. Sie haben definitiv die allerschlechteste Shooting Guard Rotation der gesamten Liga. Ich habe es mal nachgeguckt. Es gibt definitiv kein Team, was eine schlechtere Rotation auf Shooting Guard hat. Und es gibt auch kein Team, was eine schlechtere Rotation auf der Point Guard Position hat. Kein einziges. Kann ich dir garantieren. Und wenn du jetzt dir anguckst, wenn Brook Lopez, ich möchte es natürlich nicht hoffen, aber falls Brook Lopez wieder einmal irgendwie, lass es nur 20 Spiele mit seinem ledierten Fuß verpasst, haben sie auch mit Abstand die schlechteste Frontcourt-Rotation der gesamten Liga. Denn, wen haben sie sich geholt in der Offseason? Andrea Bagnani. Fucking Bagnani. Ja, und Shane Larkin, der von Phil Jackson rausgeworfen worden ist, weil er so kleine Hände hat. Ja, und sonst halt irgendwie echt das Aas, ne? Thomas Robinson, so gut er ist beim Rebound und ich weiß nicht, seine Rebound-Rate ist wirklich fast schon historisch, natürlich mit einer kleinen Fallzahlnummer, also er kriegt wenig Minuten, das kann er sehr gut, sonst kann er nicht wirklich was. Das ist nicht unbedingt sexy, muss man mal echt so sagen. Also ich würde auch sagen, man kann bei Brook Lopez fast schon davon ausgehen, dass er maximal 60 Spiele machen wird. Dann haben sie, wie du es letztes Jahr immer so schön gesagt hast, den Kapitän der 9-to-5-Section, der nicht einen Schritt mehr macht, als er muss, Joe Johnson auf Small Forward, eigentlich noch ihr Star, wenn du so willst. Jeden Tag 14 und 4. Jeden Tag, nicht mehr. Jeden Tag, ja, Bojan Bogdanovic, Jared Jack jetzt auf der 1, nachdem Darren Williams das Team verlassen hat. Mason Plumlee haben sie abgegeben nach Portland, Teletovic ist nach Phoenix gegangen, Allen Anderson nach Washington, also auch alles das, was so ein bisschen von der Bank noch Qualität gebracht hat, ist jetzt auch weg. Puh. Nenn mir mal den ersten Mann von der Bank, den besten Bankspieler. Wayne Ellington. Ja, ich habe auch geguckt, also Wayne ist Ellington traurig. Oder Shane Larkin, ja. Ja. Lass uns nicht zu viel darüber reden. Ich weiß nicht. Hast du ernsthaft irgendwie einen Player to watch? Andrea Bagnani. Okay, ja, das sagt ja schon alles. Bevor wir dann zur Over-Under gehen, weil ich glaube, das Team können wir echt ein bisschen schneller abhaken. Hättest du Brook Lopez verlängert? Ernsthaft? Oder hättest du gesagt, gegeben die Injury-History verlängern wir nicht und weiß ich nicht, machen Sign-and-Trade vielleicht oder so, weil jetzt bist du natürlich committed zu Brook Lopez und kannst nicht wirklich den Rebuild einläuten. Einläuten, ja. Nee, hätte ich nicht gemacht, ehrlich gesagt. Also wir wissen alle um seine Qualitäten in der Offensive. Ich glaube, gerade was das Postgame angeht, ist er einer der besten Center in der Liga. Aber wie du schon sagst, du kannst dich halt nicht drauf verlassen und dafür ist das echt viel Geld, was du jetzt für ein paar Jahre in deinem Salary Cap gestackt hast, auch wenn man sagen kann, okay, der Salary Cap, der geht nochmal so hoch in den nächsten zwei Jahren, dass es vielleicht nicht so den riesen Unterschied macht. Aber andererseits ist er aber auch kein Spieler, der andere Free Agents jetzt nach Brooklyn holen würde. Auf Joe Johnsons Vertrag sitzt er nach wie vor fest. Das haben sie im letzten Jahr auch versucht, irgendwie zu regeln, ihn zu verschiffen. Das hat nicht geklappt. Darren Williams, gut, sind sie losgeworden. Aber nee, hätte ich auf jeden Fall nicht gemacht. Ja. Naja. Sollen wir Over anders machen? Bin ich dafür, ja. Sag mal an. Boah, mache ich jetzt aus dem Bauch heraus. 25. Sagen wir 28 Under. 28 Under, ich bin bei 26 Under. Ja. Das Team ist nicht gut. Nee, und die Boston Celtics werden jede einzelne Niederlage feiern. Ja. So, man mag es kaum glauben. Und das ist mir so peinlich. Aber das vorletzte Team, also nicht das schlechteste Team in der Division, sind die Philadelphia 76ers. Es gab ein, zwei schlechter. 18 Siege, 64 Niederlagen. Ja, um das mal vorwegzunehmen, ich glaube, das wird dieses Jahr recht ähnlich aussehen, ehrlich gesagt. Ich weiß noch, letztes Jahr in unserer Prediction haben wir teilweise sogar rumgeflaxt, ob es wirklich zweistellig wird von den Siegen her. Das haben sie dann doch geschafft. Aber das Team sieht nach wie vor aus wie ein Autounfall, ehrlich gesagt. Ja, also Trust the Process ist ja das geflügelte Wort. Der GM der 76ers sagt da immer nur Trust the Process. Ich übersetze das mal. Ins Neudeutsche heißt das, ich möchte meinen Job behalten. Ja. Weil solange du zu deinem Vorgesetzten sagst und sag mal, hör mal, nee, dieses Projekt, ne, das dauert noch ein bisschen, aber das hat viel Potenzial und du musst mir ein bisschen Zeit geben und dann explodiert das. Ja, das ist irgendwie wie ein Investmentmanager, der irgendwie seinem Vorgesetzten sagt, wieso sie denn in dieses Startup investiert haben, Millionen von Euros, und das sei das nächste große Ding. Tja, irgendwann rennt aber das Geld aus, und bei den Philadelphia 76ers ist dieses Geld, ist die Währung, wahrscheinlich die Geduld der Fans und auch irgendwo der Spieler, jedes Spiel im Prinzip zu verlieren. Sie haben im Prinzip meiner Ansicht nach nur anderthalb Keeper im Team. Ich rechne jetzt mal Jahlil Okafor noch nicht damit dazu, der ist ja erstmal Rookie. Und das wäre für meiner Ansicht nach Nerlens Noel und Tony Roten. Und sonst haben sie jetzt nicht unbedingt Leute, auf die man unbedingt ja, bauen müsste. Sie haben sicherlich ein paar Talente, aber das wird nicht so weit, wird sie nicht so weit bringen dieses Jahr. Nee, das würde mich als Philadelphia-Fan auch ehrlich gesagt ziemlich sauer machen, weil das läuft jetzt schon wie lange? Seit 3-4 Jahren? Also ja. Dieses Modell. Und wenn du jetzt auf die letzten 3-4 Jahre zurückguckst und dann auf den aktuellen Kader siehst, dann hast du es geschafft, in 4 Jahren Nerlens Noel, Jahlil Okafor und Tony Roten in dein Team zu holen. Und ehrlich gesagt, dafür brauchst du keine 4 Jahre, beziehungsweise das hat nichts mit einem Prozess zu tun. Natürlich ist es unfortunate, wie die Amerikaner sagen, dass Joel Embiid jetzt schon seine zweite Fuß-OP über sich ergehen lassen hat müssen. Man weiß nicht, ob er nochmal zurückkommt. Ja, also wie gesagt, dann ist Jahlil Okafor jetzt wahrscheinlich deren größtes Prospect, würde ich sagen. Das muss ich aber noch rausstellen. Nerlens Noel kann meiner Meinung nach sehr limitiert, was die Offensive angeht. Jahlil Okafor sehr limitiert, anders was die Defense angeht. Insofern ergänzen sie sich da ganz gut, aber beides zusammen macht noch keinen Franchise-Player. Ja, wie du schon gesagt hast, Tony Roten, ganz nett, okay, als Rollenspieler ja, aber bestimmt nicht als Star in irgendeinem Team, was du gerade aufbauen willst. Ja, Nick Stauskas haben sie dazu bekommen, und wenn ich mir das Depth Chart so angucke, dann muss ich sagen, ich kenne auch viele Spieler einfach nicht. Mach mal bitte die Augen zu gerade. Ich weiß, wir gucken beide auf dieselbe Depth Chart. Wir spielen jetzt kurz ein Spiel, ich nenne dir einen Namen und du sagst, ob es ein Spieler der Philadelphia 76ers ist oder ein Spieler, den ich mir ausgedacht habe, ja? JP Tokoto. Ausgedacht. Nein, es ist tatsächlich ein Spieler. Pete Wiggles. Ausgedacht. Ja, der ist tatsächlich ausgedacht. Jahlil Kumar. Ich habe noch keine zwei Jahlils im Team, oder? Ausgedacht. Na gut, der ist ausgedacht. Und Scotty Wilbekin. Den gibt's bestimmt. Ja, ist auf der Depth Chart Nummer 5 als Rookie bei den 76ers. Ja, ihr habt gesehen. Ja, ist nicht so super. Andererseits, sie haben wahrscheinlich einen der drei schnellsten Spieler der ganzen Liga, Tony Warpspeed Roten. Ich habe es bei Facebook in einem Kommentar geschrieben. Ich bin offiziell Schaffner im Tony Roten Hype Train. Also kauft euch bitte Tickets bei mir. Extrem limitiert, aber man weiß es in der Liga momentan, entweder du kannst, also wenn du eine Sache sehr gut kannst, dann hast du einen Spot sicher in der Liga, und bei Tony Roten ist es, dass er halt immer Vollgas gibt und mit allem Speed, was er hat, attackiert, hat gar keinen Jumper, aber macht schon ein bisschen Spaß zuzusehen. Er hat sich jetzt, glaube ich, letztes Jahr das Kreuzband gerissen, insofern bleibt abzuwarten, wie er jetzt zurückkommt. Aber das sieht sehr gut aus bei Robert Covington, dem Shooting Forward, ist so ein bisschen die Feel-Good-Story des Teams letztes Jahr gewesen. Schön einen Dreier eingestreut, hat sich, glaube ich, gestern Nacht verletzt, da weiß man noch nicht, auch am Knie, ob es vielleicht schlimmer ist, das wäre echt schade. Und sonst, du hast es eben erwähnt, ein, zwei Spieler, die intriguing sind, den Spieler, der von Sacramento kam, sage ich jetzt aus Protest nicht, aber der wird sicherlich auch viel Spielzeit bekommen und sich vielleicht zeigen können auf der 2 und mal schauen, wo es hingeht. Also in dem Philadelphia Tony Roden Bandwagon gibt es genau noch ein Ticket neben dir, weil der so klein ist. Ich glaube nicht, dass außer vielleicht eine Person... Aber das würde ja heißen, dass es nur der Zug selber ist, also die Lok. Und in der Lok ist nicht viel Platz, aber sie kann sehr schnell fahren. Also, mal schauen. Alter Schwede. Ja, wir haben viel zu lange über Philadelphia geredet, meiner Meinung nach. Ja. Deshalb überspringen wir jetzt auch die Knicks. Ey. Das ist schon letztes Mal, was hast du nochmal letztes Mal für ein unfaires Zeug erzählt? Weiß ich gar nicht mehr. Ach so, ja, hier, Flalo, ja, da reden wir gleich drüber. Letztes Jahr 18 Siege, ich sage in diesem Jahr 19 over. Wenn Jalil Okafor und Nerlens Noel fit sind, dann 19 Siege, halte ich für realistisch. Unter 23. Oh. Okay. So, damit kommen wir zum schlechtesten Team in der Division und auch gleichzeitig dem schlechtesten Team im Osten vom letzten Jahr, den New York Knicks. Bevor ich meine Brandrede loslasse, beziehungsweise vom Stapel oder vom Zaun breche, darfst du erstmal anfangen. Wow, ja gut, ich möchte jetzt nicht so viel Zeit weglassen oder wegnehmen. Es ist in Anführungsstrichen dein Team und ja, ich glaube da schon... Ich bin sehr interessiert daran, was du sagst, weil das Team ist definitiv besser geworden. Da braucht man sich gar nicht lang die Spieler anschauen, die dazugekommen sind, sondern nur die Spieler, die nicht mehr da sind. Weil viel schlechter hätte das nicht werden können. Nicht mehr dabei sind AC, Aldridge, Bagnani, Larkin, Schwett, Smith und Travis Ware. Insofern, ja, die Bühne ist deins. Also können ja gleich darüber nochmal sprechen, worauf es rauskommt. Wenn ich der letzten Saison ein Gesicht geben müsste, dann wäre das Travis Ware tatsächlich, weil wenn so ein Spieler, und wahrscheinlich ist er ein netter Kerl, aber wenn so ein Spieler so viel Spielzeit bei dir bekommt, dann stimmt irgendwas im Team ganz gewaltig nicht. Also Phil Jackson hat im letzten Jahr oder beziehungsweise jetzt in der Offseason schon zugegeben, dass der Trade mit Tyson Chandler nicht so clever am Ende des Tages war, so wie er den gemacht hat. Man hätte vielleicht auf den Winter warten sollen. Melo hat sich verletzt und. Es gab wahrscheinlich viele Gründe, warum das Team so scheiße war, wie sie waren. Aber der Hauptgrund ist halt, dass das Team schlecht zusammengestellt worden ist. Und ich glaube, in diesem Jahr haben Phil Jackson, Derek Fisher und Steve Mills, der GM, da einen besseren Job gemacht. Also Aaron Aflalo, auch wenn du ihn als Kapitän der Klippenspieler siehst und er sich jetzt gerade nochmal, ich glaube, am Oberschenkel so ein bisschen gezerrt hat oder was, also es ist noch fraglich, ob er das erste Spiel mitmachen will, ist, glaube ich, ein Spieler, auf den du dich verlassen kannst, sowohl was die Offensive als auch Defensive angeht. Der wird jetzt nicht den großen Unterschied machen, aber ich glaube, er passt ganz gut ins Team, auch in die Triangle, trifft einen Dreier. Kein großer Vertrag kann man auf jeden Fall machen. Worüber ich echt glücklich war die Verpflichtung von Robin Lopez, weil das nach Tyson Chandler dann doch wieder ein Center mal ist, der einen defensiven Anker bilden kann, genauso wie die Verpflichtung Kyle O'Quinn aus Orlando, den ich für super underrated halte. Ich glaube, Kyle O'Quinn, er ist, glaube ich, auch erst 23 oder 24 Jahre alt, wird sich auf jeden Fall... Trotz seinem Bart, also klar, Gesichtsältester im Team, auf jeden Fall, neben José Calderon, aber ich glaube, der wird sich noch machen. Da kann ich mir schon gut vorstellen, dass er immer mehr Minuten kriegen wird über die nächsten ein, zwei Jahre und auch damit, ich glaube, 5 Millionen oder 4 Millionen im Jahr. Ein gutes Signing. Über die Draft-Picks haben wir lange gesprochen. Kristaps Porzingis muss man sich erstmal angucken, wie er sich entwickeln wird. Jerian Grant halte ich schon für sehr NBA-reif. Ja, und ansonsten, glaube ich, ist das Team insgesamt ein bisschen ausgeglichener geworden. Also durch die Signings haben wir ein bisschen mehr Tiefe bekommen. Wenn dann mal die zweite Unit auf den Platz kommt, dann muss man nicht direkt Angst haben, wie letztes Jahr, dass man dann sofort mit 20 Punkten in Rückstand gerät. Also das ist mit Sicherheit kein Team nach wie vor, was irgendwie den oberen Teams im Osten gefährlich werden könnte, aber sie sind meiner Meinung nach deutlich besser aufgestellt als im letzten Jahr. Und wenn wenn er fit ist und wieder eine Saison spielt, wie er sie vor 2 Jahren gespielt hat, dann glaube ich, dass er alleine auch mit dafür sorgen kann, mit diesen neuen Rollenspielern, dass das Team den ein oder anderen Sieg mehr einfahren kann. Also ich freue mich durchaus auf die Saison, weil ich glaube, es wird nicht ganz so peinlich werden. Ja, und auch ein paar X-Faktoren, ne, im wirklich ursprünglichen Sinne. Kristaps Porzingis und Jaren Grant, die beiden Rookies insbesondere, da weiß man noch nicht wirklich, was zu erwarten ist, insbesondere beim Letten. Ist es wirklich so, dass er so eine Wundertüte ist. Ich habe jetzt nicht wirklich viel in der Preseason gesehen, deshalb muss ich sagen, kann ich da jetzt mich auch noch nicht wirklich zu äußern, wie viel diese körperliche Schwäche, sage ich mal, was ausmachen wird, wenn er da irgendwie in den Post genommen wird. Aber sonst hast du Tiefe, ne? Du musst jetzt nicht unbedingt Porzingis 25 Minuten spielen, weil du eben in Quinn, Williams, Seraphin und Lopez durchaus solide NBA-Spieler hast. Insbesondere Lopez und Seraphin können da ja ein bisschen was veranstalten. Und auch Kylo Quinn, das ist wirklich ein richtiger Steal gewesen. Ich meine, 4 Millionen sind tatsächlich 4% des Salary Caps nächstes Jahr. Das ist für einen Rollenspieler oder einen Rotationsspieler besser absoluter Steal. Gerade wenn da noch Potenzial ist. Also das war echt ein sehr, sehr gutes Signing. Und eben auch einfach dann Tim Hardaway Jr. abzugeben. Ne? Zu sagen, hey, da ist nur noch limitiert Luft nach oben. Und dadurch kriegen wir einen jungen Spieler in Jaren Grant, der sich entwickeln kann. Ich glaube, das ist ganz gut. Was natürlich den Ausblick über diese Saison hinaus betrifft, jetzt auch im Hinblick auf die 120 Millionen Gründe, die man Carmelo Anthony gegeben hat, wird sich zeigen. Aber ich glaube, das ist ein klassisches Team, wo man einfach gucken muss, okay, wie läuft die Saison, wie sind die ersten 20 Spiele, wie entwickelt sich das Team? Ja, glaube ich auch. Also Carmelo ist natürlich auch nach einer Knie-OP gibt es immer ein Fragezeichen und er ist jetzt ja mittlerweile auch schon 30 beziehungsweise bald 31 Jahre alt. Aber ich glaube, sein Spielstil kann dazu führen, dass er doch noch ein paar richtig, richtig gute Jahre vor sich hat, weil er eben nicht unbedingt auf Athletik angewiesen ist. Und andererseits, das ist halt diese alte Diskussion, wem gibt man Geld, wem gibt man kein Geld. Aber wenn jemand imstande ist, jede Nacht 30 Punkte für dein Team zu machen, dann kann man schon überlegen, ob man den meiner Meinung nach nicht mit einem Maximalvertrag ausstattet. Ja, ansonsten mein Player to watch wäre Client in the Early, weil ich in der Offseason, also beziehungsweise in der Preseason, die Spiele habe ich mir natürlich alle angeguckt, auch wenn man die nicht höher hängen sollte, als sie eigentlich sind, aber doch schon ein paar gute Momente von ihm gesehen habe. Er traut sich mehr zu, er hat einen sichereren Jumpshot bekommen, spielt gute Defense. Ich glaube, dass er die ein oder andere Minute hinter Carmelo beziehungsweise vielleicht hinter Aflalo dann durchaus spielen wird. Und ansonsten bin ich am gespanntesten auf Derek Fisher, wie er sein zweites Jahr als Coach erleben wird. Er hat gesagt, er musste natürlich auch erstmal viel lernen, auch wenn er diese Coaching-Rolle immer schon von der Bank sowohl in OKC als auch in LA gelebt hat. Aber es ist halt nochmal was anderes, wenn du die Timeouts callen musst und das Training leiten musst. Darauf bin ich wirklich gespannt und ja, wie gesagt, freue mich eigentlich auf die Saison, weil ich glaube, dass wir besser dastehen werden als im letzten Jahr. Der einzige Wermutstropfen, und das ist letzte Nacht bekannt geworden, dass sie den Bruder vom Greek Freak, Thanasis Antetokounmpo, jetzt gewaved haben. Er hat es nicht ins Team geschafft. Also ich glaube, alleine deswegen, ich habe mir seinen Jumpshot noch ein paar Mal auf einzelne Videos angeguckt. Das ist wirklich echt eine Katastrophe. Defense spielt er halt auch durch seine Athletik. Ihn wird bestimmt irgendein Team in der NBA jetzt picken, beziehungsweise aus den Waivers rausholen, aber ja, fand ich einfach einen ganz coolen athletischen Spieler, ist jetzt leider weg, aber sonst bin ich mit dem Kader ganz zufrieden. Ihr habt 4 von 26 gestartet letztes Jahr, 0 von 16 unter anderem und 41 Spiele mit mehr als 10 Punkten verloren. Ich sage das jetzt nicht, um Salz in die Wunde zu streuen, sondern sein? Auch einfach das wird jetzt nicht nochmal passieren. Das ist halt, das steht außer Frage und ich glaube, das ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen, oder? Ja, toll. Okay, das war vielleicht ein bisschen hat sich negativer angehört, als es sein sollte. Dein Over-Under, bitte? Ich würde dich bitte vorlassen wollen. Ich bin da sehr interessiert. Also bei mir schwingt natürlich so ein bisschen Hoffnung mit drin. Ich glaube, dass wir schon, also sagen wir mal so, ich glaube, dass wir nicht schon im Dezember nicht mehr um die Playoffs mitspielen werden, sondern dass es eng wird. Ich habe die Knicks bei sehr optimistischen 35 plus. Und das Plus könnte vielleicht für die Playoffs reichen. Wahrscheinlich wird es aber dann eher der 9. Platz. Ja, ich würde 33 over sagen. Ich glaube, weit drunter wird es nicht sein, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie viel höher. Ich habe mir so ein kleines Power-Ranking gemacht und ich glaube, die Knicks sind da auf 10. Weil auf 9 sind die Charlotte Hornets bei mir. Insofern bewerte ich vielleicht ein Team über, was jetzt in der nächsten Division folgt. Aber ja, 33 over. Okay. Ja, damit kann ich leben. Immerhin ein Sprung von 15 Siegen plus ungefähr. Das wird auf jeden Fall zeigen, dass es mit dem Verein wieder in die richtige Richtung geht. Aber gut, dann haben wir die Atlantic Division abgeschlossen und kommen zur Central, richtig? Ja. Die, wie ich finde, sexiest Division in der ganzen Liga, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist echt das erste Mal seit langem, dass ich das von einer Ost-Division sage. Klar, Southwest ist seit gefühlt 10 Jahren die beste Division der Liga mit Houston, Spurs, Grizzlies, Mavericks und Pelicans. Aber jetzt sind doch in der Central Division nicht nur 2 extrem gute Teams drin, sondern auch, so wie ich finde, 3 sehr, sehr interessante Teams, wo der Daumen nach oben geht. Ja, also Cleveland. Das siehst du anders. Nein. Also Cleveland ist natürlich weiterhin der Platzhirsch. Milwaukee ist so ein bisschen, da kommen wir gleich drauf, so eine Wundertüte für mich. Indiana, neuer Spielstil. Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Division. Aber lass uns doch mal Team für Team durchgehen. Also letztes Jahr 53-29, aufgrund des schlechten Starts eigentlich hätten sie sonst meiner Meinung nach 60 Siege erreichen können und LeBron hat 2 Wochen Urlaub zwischendurch gemacht in der Saison, aber 53 Siege, 29 Niederlagen für Cleveland. Jetzt kam natürlich dazu, dass Kyrie Irving wahrscheinlich noch ein paar Wochen fehlen wird, bis er so richtig im Saft wieder steht. Kevin Love hat, glaube ich, die ersten Preseason-Minuten wieder gespielt. Übrigens, krasse Hippie-Frisur, oder? Also mit so einem zerrissenen Stirnband, irgendwie ganz strange. Ja, LeBron musste jetzt im Rücken gespritzt werden. Von Anderson Varejao weiß man nicht genau. Tristan Thompson hat das Training-Camp verpasst, weil er so lange an seinem Vertrag rumgepokert hat. Iman Shumpert ist auch noch verletzt. Also so gut das Team auch ist, so viele Fragezeichen sind da auch, glaube ich. Ja, definitiv. Über den Vertrag von Tristan Thompson haben wir über Facebook eine rege Diskussion gehabt. Also danke übrigens auch für euer Feedback dazu. Ich würde gerne noch mal kurz auf Houston zu sprechen kommen, einfach als Anekdote, weil ich gesagt habe, das Team ist deutlich besser geworden, aber nicht unbedingt, weil sie irgendwelche Veteranen geaddet haben oder auch wegen Ty Lawson, sondern eben, weil sie viele Spieler haben, auch junge Spieler, die den Unterschied machen können, wenn andere Spieler länger sich verletzen oder in der Playoff-Serie irgendwie das gewisse Etwas gefordert wird. Und wenn es etwas gibt, an dem man die Cavaliers kritisieren kann, dann ist es eben das. Sie haben wirklich abseits der Starting Five oder ich sag mal plus dann Tristan Thompson niemand, der wirklich ein X-Faktor sein kann. Sie haben natürlich ein recht tiefes Team, jetzt auch mit Richard Jefferson von Dallas letztes Jahr jemand gekommen, der LeBron irgendwie 5 Minuten entlasten kann. Aber so jemand, der mich wirklich von den Socken haut, ist jetzt nicht unbedingt dabei. Die Frage ist natürlich, ob du das brauchst, wenn du den besten oder talentiertesten Spieler des Planeten hast. Ne? Ja, andererseits ist LeBron ja natürlich genau deswegen nach Cleveland gegangen, weil er nicht mehr so viel Last auf seinen Schultern haben wird. Ich glaube auch, also man muss mal realistisch sein, irgendwann in der Saison werden Kyrie und Kevin Love fit sein und dann ist das Team das Beste im Osten. Aber wie gesagt, am Ende des Tages geht es ja für Cleveland nur um 1, den Titel zu holen. Und das wird am Ende der Saison dazu führen, dass du dich mit dem besten Team der Western Conference messen lassen musst. Und dann würde ich immer eher das beste Team, auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, wer das ist, aber das beste Team der Western Conference vorziehen, weil Cleveland dann für mich doch eine oder andere Schwachstelle noch hat. Dennoch glaube ich, was die Regular Season angeht, wird Cleveland deutlich besser dastehen als im letzten Jahr. Und deswegen habe ich sie, um das vielleicht mal kurz vorzuziehen, bei 60 plus. Wow, ja, das ist natürlich hoch, aber nicht unbedingt zu Unrecht. Ich würde jetzt sagen 56 over, einfach um zu schauen, wie es am Ende der Saison aussieht, dass LeBron dann fit ist. Aber ich stimme natürlich überein, dass zum Beispiel Kevin Love sich jetzt eingespielt haben sollte und wesentlich weniger Probleme haben sollte, besseres Spiel aufs Parkett zu legen als letztes Jahr. Ja, ich meine, man kann das so und so sehen, glaube ich. Also entweder rast Cleveland, sobald alle wieder fit sind, so nach den ersten 10 Spielen, rasen die durch die Saison. Oder Coach Bled sagt halt auch, wisst ihr was, Leute, wir brauchen gar keine gute Regular Season zu spielen. Ob wir am Ende Zweiter, Dritter, Vierter oder Fünfter sind und selbst wenn wir einen 500-Record haben, ist scheißegal, weil in den Playoffs blasen wir sowieso jedes Team im Osten bis zu den Finals weg. Deswegen kann ich euch auch ein bisschen schonen, deswegen kann ich ein bisschen was ausprobieren. Könnte beides passieren. Ich glaube, wenn es ganz normal läuft, dann gibt es da kein großes Federlesen, dann wird Cleveland durch die Eastern Conference marschieren. Ja. Glaube ich auch. Ich glaube, dass Mo Williams noch eine sehr gute Addition war, hat das schon gespielt, gibt viel mehr Spacing als Matthew Dellavedova. Kein gutes Zeichen, wenn du Dellavedova mehr als 10 Minuten oder 12 Minuten pro Spiel spielst. Und das war letztes Jahr der Fall. Natürlich wegen der Verletzung, aber sie hatten einfach niemanden, der auf der 1 ein bisschen spielen kann. Ja, ich glaube halt auch, dass sie wirklich bei Kyrie Irving so ein bisschen die Sorge haben, ob das nicht wieder, oder ob er neben Anderson Barriger auch ein Spieler wird, der vielleicht jetzt regelmäßig jedes Jahr 20, 25 Spiele verpassen wird. Und dann, Mo Williams ist ja gerade eben, als du Terrence Ross angemerkt hast, Mo Williams ist ja auch so einer dieser random Spieler, der in den letzten 2 Jahren mal 50 Punkte aufgelegt haben und letztes Jahr auch echt eine gute Saison gespielt haben, also als Backup auf jeden Fall bitter nötig gewesen. Ja. Gut, okay. Die Over-Unders hatten wir gemacht. Sollen wir zu den Bulls weitergehen? Würde ich sagen. Im letzten Jahr 2. Platz der Division mit 50-32 Siegen. Ja, das große Thema, was über allem schwebt, ist wahrscheinlich Derrick Rose, der nach wie vor doppelt sieht, so wie wenn wir aus der Altstadt früh morgens wieder zurückkommen. Jetzt trägt er noch eine Gesichtsmaske, macht vielleicht das letzte Spiel der Preseason noch mit, ansonsten wird aber wahrscheinlich am Start sein, wenn die Saison losgeht. Ich glaube, das Interessanteste für mich bei den Bulls, die ja auch in der Offseason gar nicht viel gemacht haben, ist die Frontcourt. Nichts. Es hat sich nichts verändert. Sie haben einfach einen Spieler gedraftet und sonst hat sich nichts verändert. Genau. Ja, Bobby Portis, in diesem GM-Survey, was rauskam, der so als mit der größte Stil des Drafts gehandelt worden ist, den haben sie jetzt noch mit im Frontcourt. Aber wie man so hört, kann es sein, dass nicht mehr Joakim Noah, sondern Pau Gasol und Nikola Mirotic starten werden. Dass sich der neue Coach der Bulls wohl in der Preseason so ein bisschen dafür erwärmt hat, für diesen Gedanken. Das macht die Defensive natürlich ein bisschen schwieriger, aber insgesamt ist der Frontcourt der Bulls mit Gasol, Noah, Mirotic und Taj Gibson immer noch à la Bonheur, wenn man auch auf die ganze Liga guckt, denke ich. Ja, der größte Zugang war eben nicht jemand, der spielt, sondern tatsächlich der Coach, Fred Hoiberg. Ich glaube, dass sich da einige Spieler sehr diebisch gefreut haben, dass sie nicht mehr unter der Woche von Thibodeau, weiß ich nicht, geknechtet werden und vor allem ein bisschen mehr oder häufiger mal ihre Trainingsanzüge während des Spiels ausziehen dürfen, um aufs Parkett zu kommen. Insbesondere beziehe ich mich da auf Tony Snell und Doug McDermott. Tony Snell hat ein bisschen Spielzeit gesehen letztes Jahr, aber ich glaube, dass die beiden doch mehr spielen werden müssen, weil ja auch Mike Dunleavy jetzt Rücken hat und demnach länger ausfällt. Doug McDermott hat es direkt gestern gezeigt, hat einen Game-Winner geworfen in der Preseason, im letzten Preseason-Spiel. Ich glaube, das sieht sehr gut aus bei den Bulls. Ich baue da ziemlich auf diesen Trainereffekt, auf diesen Jojo-Effekt, wenn ein neuer Trainer kommt. Man kennt das vielleicht auch aus dem Amateursport. Dann gibt es immer ein paar Leute, die sich neu beweisen wollen im Training, 5-10% mehr geben und das bewirkt sich dann eben auf alle und ich kann mir vorstellen, dass das bei den Bulls der Fall ist. Ja, das glaube ich auch. Also ich bin wirklich gespannt, ob sich der Trainerwechsel dann auch auf die Defense auswirken wird, was ja so das Prunkstück oder das Kernstück des ganzen Teams in den letzten Jahren war. Mein Player to watch ist tatsächlich Doug McBuckets. Wie du gerade schon gesagt hast, Game Winner in der Preseason, wird jetzt ein bisschen mehr Spielzeit bekommen hinter Mike Dunleavy oder vielleicht mal sogar für Mike Dunleavy. Und da bin ich mal gespannt, was da passiert. Ansonsten, ja, der Kader hat sich nicht groß verändert. Die Entwicklung von Nikola Mirotic kann man sich mit Sicherheit noch mal ein bisschen genauer ansehen. Und Joakim Noah wird im nächsten Jahr Free Agent. Da bin ich dann mal gespannt, ob sie ihn tatsächlich halten wollen oder ob sie sagen, nee, mit Mirotic und Taj Gibson und vielleicht dann noch 1-2 guten Jahren von Pau Gasol gehen wir weiter in die Zukunft. Aber ja, das Team hat sich nicht groß verändert, wie du schon gesagt hast. Der Coach ist neuer geworden. Deswegen liegt auch meine Over-Under-Prediction relativ nah zu dem, was im letzten Jahr bei rausgekommen ist. Ich habe sie bei wieder 50 Siegen plus. Ja, sehe ich auch so. Ich würde vielleicht sogar Over 51 gehen, ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht super krass über deiner Prediction, aber nur um nochmal zu unterstreichen, also ich glaube, dass das Team wirklich gut wird und mindestens Dritter in der Conference wird. Ganz kurz, wir können ein bisschen Herzblatt anteasern. Ihr kennt vielleicht noch die die deutsche Dating-Show, großartig, wo du vor einem vor einer Wand standest und dann die Kandidaten sich beschreiben, die anderen Kandidaten beschreiben müsste, was hätte Kandidat 2, wenn er besser Jumpshot, ein besserer Jumpshooter wäre und so weiter. In dem Sinne, Herzblatt, so lieber Marius, jetzt musst du dich entscheiden, wen würdest du eher haben? Ist es A, Kandidat A mit dem ganz schönen Jumpshot, der auch schon einen glänzenden Ring an seinem Finger hat und dem quasi das Shooting in den Gen liegt, nämlich Klay Thompson, oder ist es Spieler B, nämlich der Kettenhund, der 40 Minuten spielen kann und eine wahnsinnige Ausdauer hat? Ist es Jimmy Butler? Wen nimmst du? Ich möchte gerne mit dem Herzblatt-Hubschrauber mit Jimmy Butler wegfliegen. Okay, also jetzt ein bisschen ernster. Du würdest, wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du ihn nehmen? Ja, ich glaube schon. Also gerade was die Defensive angeht, finde ich Jimmy Butler noch mal ein bisschen, oder spielt noch mal ein bisschen intensivere Defense für mich als Klay Thompson. Klay Thompson passt einfach wunderbar in das Konzept der Golden State Warriors. Ich weiß nicht, wie er ohne Steph Curry und ohne dieses System von Steve Kerr funktionieren würde, wahrscheinlich auch ähnlich gut, aber ich glaube, Jimmy Butler würde ich da, wenn auch einen kleinen, aber eben doch einen Vorsprung geben. Ja, okay. Sollen wir das nächste Team nehmen? Ja. das nächste Team, lass mich kurz gucken, sind die Milwaukee Bucks. Warte mal, yes. Ich schreibe noch kurz dein Over-Under auf, das war 51. Fear the Deer, 41-41. Genau 500, haben wahrscheinlich besser gespielt oder haben sich mehr ins Gedächtnis gespielt, als dieser Racket, als diese Bilanz ja aussieht. Ich glaube einfach, weil sie super, super interessant sind. Sie sind sicherlich kein fertiges Team. Sie haben ihren Point Guard abgegeben und nach Phoenix verschifft in einem Drei-Team-Trade und haben dafür einen sehr unfertigen Point Guard in Michael Carter Williams bekommen. Und ich sehe das auch ein bisschen kritisch. Das hat das Team zwar noch länger und noch defensiv variabler gemacht, gleichzeitig aber sehr predictable, was die Offensive betrifft. Der Einzige, der sich da sehr gefreut hat drüber, war Chris Middleton, weil seine Scharfschützen-Eigenschaften noch mehr in den Vordergrund gestellt wurden und er demnach richtig viel Cash bekommen hat Ende der Saison. Was das gesamte Team betrifft, haben sie sich sicherlich solide verstärkt und sollten demnach so den fünften Platz in der Division sich manifestiert haben oder sind auf jeden Fall ein großer Anwärter darauf. Greg Monroe ist dazugekommen aus Detroit als Center. Sie haben jetzt Jabari Parker zurück nach seiner kurzen Rookie-Saison mit Kreuzbandriss. Chris Copeland kam aus Indiana als Shooter von der Bank und eben Gravis Vasquez als Point Guard-Addition. Ja, sehe ich ähnlich. Ich finde das Team auch super interessant. Abgegeben haben sie Dudley, Ilyasova und Pachulia nach Dallas, euer neuer Star-Center. Also das Problem, wenn ich ein Problem sehe bei dem Team, ist es nach wie vor das Spacing. Greg Monroe ist dafür bekannt, dass er halt um den Korb rum im Post gut agieren kann, Hookshots aus einer kurzen Distanz eben seine Punkte macht. Jabari Parker, einen guten Mitteldistanzwurf, mit Sicherheit bin ich aber mal gespannt, wie er dann im zweiten Jahr nach seiner Verletzung, wo er eigentlich seine Rookie-Saison aufgeben musste, wie er dann zurückkommt und ob er sich dann direkt als Starting Power Forward neben Greg Monroe manifestieren kann. Was das Spacing angeht, ja, Chris Middleton kann natürlich aus der Distanz treffen. Gravis Vasquez war mit Sicherheit die richtige Verstärkung, um eben die Schwächen, die Michael Carter Williams in dem Aspekt hat, dann auszugleichen. Ja, Giannis hat, wie man so hört, in der Offseason viel an seinem Schuss gearbeitet und das wird diesem Team auch gut tun. Also was sie natürlich sind, sind wahnsinnig schnell. Also Michael Carter-Williams, Middleton, Giannis und auch, ich denke, Jabari Parker können auf jeden Fall in der Pace mit anderen Teams mithalten. Aber das Spacing, wie gesagt, macht sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann doch ein bisschen ausrechenbar. Da muss man mal gucken, sind aber alles ganz junge Spieler. Chris Copeland zum Beispiel aus Indiana noch gekommen, ja, ein solider Rollenspieler vielleicht, dem man die ein oder andere Minute noch gönnen kann. Aber ich denke auch so 5. bis 6. Platz im Osten halte ich für realistisch. Ja. Wenn man sich jetzt mal die Punkte anschaut, die sie zugelassen haben, also was die Defensiveffizienz betrifft, da hat man eben schon ganz klar gesehen, dass auch wenn sie offensiv ein bisschen schneller spielen, kassierten sie letztes Jahr nur 97,4 Punkte. Das ist so unter den Top 5, 6 der Liga. Wobei, wie gesagt, man da ja diesen Pace-Faktor, also die Geschwindigkeit, wie schnell gespielt wird, auch noch mit einrechnen muss. Demnach sind sie meiner Ansicht nach wahrscheinlich mit den Memphis Grizzlies so eine der defensivstärksten Truppen, die es ligaweit gibt. Aber offensiv wird man schon häufig irgendwie Chris Middleton auf der, also Smallball spielen müssen, Chris Middleton auf der 3, Giannis auf der 4 und dann irgendwie Vasquez, Bayless irgendwie auch als Point Guard, damit man eben ein bisschen mehr Shooting hat. Insbesondere in der Crunch-Time wird es sonst ziemlich einfach für den Gegner, die Zone zuzustellen. Ja, glaube ich auch. Also hat man auch in der Playoff-Serie gegen die Chicago Bulls gesehen, die das dann wirklich dementsprechend ausgenutzt haben, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle nochmal eng geworden ist. Ja, insgesamt hast du schon gesagt, das ist mit eins der defensivstärksten Teams, weil Jason Kidd steht drauf, wirklich jede Position richtig groß zu besetzen. Also sowohl Michael Carter-Williams als auch Giannis auf ihren Positionen gehören mit Sicherheit zu den größten Spielern in der NBA, die da spielen. Ja, ich bin mal gespannt. Wie du schon gesagt hast, sehr interessantes Team. Letztes Jahr 500, was sagst du in diesem Jahr? 43 over. Nicht so viel besser. Ich habe sie genau gleich wie im letzten Jahr. 41 over, würde ich sagen. Ja. Okay, dann kommen wir zu den Indiana Pacers. Da hast du in der Offseason schon einen sehr schönen Artikel bei uns auf die Homepage gepostet, beziehungsweise geschrieben. Mach neu! Mach neu, genau, frei nach Peter Fox, beziehungsweise dem alten Frontsänger Seed. Genau, was sich bei den Indiana Pacers alles verändert hat, denn das alte Groß-, Hart- und Defensivspiel, wofür sie bekannt waren, beziehungsweise was sie auch in den Playoffs dann immer wieder ausgemacht hat in den letzten Jahren, das hat sich um 180 Grad gewendet, ne? Ja, total. Wie heißt es da noch? Ich hab's jetzt nicht im Kopf. Schmeiß die alten Sachen weg und lass sie in einem Sack verrotten. Genau. Mottet die Klamotten ein und dann gehe ich nackt shoppen. das passt ganz gut, ehrlich gesagt. Ja, weil sie waren tatsächlich ein bisschen shoppen. Jetzt nicht unbedingt, was das Geld betrifft, aber haben den Kader umgestellt. Und wenn du eben Monta Ellis unter Vertrag nimmst, wie jetzt dieses Jahr oder diese Offseason getan, dann musst du einfach dein Kader auch daran anpassen. Monta Ellis ist jetzt kein Knockout-Shooter. Monta Ellis braucht den Ball, hat eine sehr hohe Usage Rate immer. Was aber ehrlich gesagt erstaunlich gut funktioniert. George Hill kann auch abseits des Balles spielen, muss jetzt nicht den klassischen Point Guard geben, hat das ja auch häufig ohnehin nicht gemacht, als noch Lance Stevenson, der 8th Grader, oder eben Paul George im Team waren. Die haben recht viel den Ball gehabt. Paul George ist zurück. Ich glaube, das ist die größte Neuigkeit, neben dem Punkt, dass er eben auf Power Forward starten wird. Da wird man sehen müssen, wie das klappt. Er war nicht unbedingt total begeistert von der Idee, weil er natürlich weiß, dass sich die Power Forwards der Liga, die gerade die Tristan Thompsons, Pau Gasols dieser Liga, sich die Hände reiben werden, weil sie jeden Offensivwurf am Glas gegen George dann eben als vermeintlichen Offensiv-Rebound sehen. Und das wird man sehen, das ist ein Gamble. Ich weiß auch nicht, inwieweit Coach Vogel da das Spielkonzept so einfach umstellen kann. Aber interessant ist es auf jeden Fall allemal. Absolut. Paul George hat, glaube ich, in der Offseason ein, zwei Mal gesagt, dass er ein Problem damit hätte, auf der 4 zu spielen. Aber ja. Genau das ist es ja, was der Coach oder was auch wahrscheinlich das Front Office und Larry Bird sich jetzt überlegt hat, dass sie wirklich auf diese Small-Ball-Schiene gehen wollen. Das würde dann wirklich heißen, dass Paul George eben das ein oder andere Mal auch im Post mit den größeren Jungs kämpfen müsste oder eben, dass man versucht, alles über Pace zu regeln. Aber ich glaube, Paul George, George Hill und Monte Ellis, die neue Akquisition, ist auf jeden Fall, was die kleineren oder traditionell kleineren Positionen angeht, ja, super schnell, super gefährlich, viel Scoring und kann jederzeit heiß laufen. Also vor allem Monta Ellis und Paul George, glaube ich, sind für das ein oder andere 35-plus-Punkte-Spiel in dieser Saison gut. Ja, 180 Grad. sehr, sehr gespannt, wie dieses Projekt ausgehen wird. Haben auf jeden Fall meiner Meinung nach mit ihrem neuen Rookie einen der besten Namen. Das hatten wir, wenn du dich erinnerst, letztes Jahr hatten wir fast einen eigenen Pod darüber, über geile Namen in der NBA. Rakeem Christmas. Finde ich überragend. Wow. Wow. Ich sehe gerade, ich meine, das ist jetzt eine riesen Depth-Chart, da werden noch einige Leute rausfallen, unter anderem auch dieser Spieler, aber wie ist es denn mit CJ Fair? Ja. Kadim finde ich auch einen geilen Vornamen. Sehe ich großartig. Ich meine, ich gucke mal gerade, Jack Cooley bei Cleveland, aber auch Chicago Bulls, Cristiano Felicio. Aber Rakeem Christmas war ich glaube, es gibt schon ein Christmas in der Liga, aber den Phoenix Suns spielt doch, die haben doch irgendwann im Christmas gedraftet. Wenn du gerade mal übernehmen kannst, gucke ich nochmal nach. Natürlich nur der Vollständigkeit halber. Ja, ja, klar. Aber wenn der nicht Rakeem mit Vornamen heißt, dann hat er auf jeden Fall, was die Christmas-Liga angeht, ist er auf jeden Fall mindestens im zweiten Rang. Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, wie sich dieses neue Spielsystem hinterher auf den Record auswirken wird. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil einerseits, ja, ein fitter Paul George, super. Monte Ellis kennst du aus Dallas mit am besten. Wenn er eine gute Saison spielt, dann gehört er auch wahrscheinlich zu den, ja, vielleicht Top 10 auf seiner Position, alleine was das Scoring angeht. 38 Siege standen im letzten Jahr zu Buche. Das würde dann so knapp für die Playoffs eventuell wieder reichen. Ich habe sie bei 40 plus. No, da bist du schon sehr optimistisch. Ich mach's jetzt mal einfacher. Ich sag 35 over, wenn ich mich nicht irre, ist das dasselbe, was ich auch übrigens bei den Knicks gesagt habe. Ich weiß noch, ich bin noch nicht überzeugt. Ich meine, auch wenn Roy Hibbert auch nur noch irgendwie Shell of himself ist und David West auch nicht mehr jünger wird, das sind natürlich schon, ist dann ganz der gesamte Frontcourt, der da auf einmal nicht mehr im Team steht. Insofern weiß ich nicht genau, ob das klappen würde. Es wird ein sexy Team sein, was so die Spielweise betrifft, aber ich weiß nicht, ob es das in Siegen ummünzen kann, deshalb 35. Du hast recht. Ich bin überzeugt. Du darfst es nochmal runter machen. Ja, ich gehe auf 37 under. Okay, ja. Detroit, letztes Team sehr in der cool. Central Division, 32-50 im letzten Jahr. Lass uns drüber reden. Bitte darüber. Ich finde das Team extrem cool, muss ich sagen. Ich bin, ich weiß nicht, ob das vielleicht das Team ist, was am meisten intriguing ist in der gesamten Liga. Hat echt ein paar richtig coole Spieler am Start. Kentavious Caldwell-Pope durfte gefühlt 30 Würfe pro Spiel nehmen letztes Jahr, weil das Team so dünn und so schwach war. Das wird sich sicher ändern, aber das hat ihm einen Sprung gegeben, dass er sich eben entwickeln konnte, hat jetzt auch den Starting-Job bekommen. Jody Meeks geht dafür auf die Bank. Ein Spieler übrigens, den jedes wirklich gute Team auch gebrauchen könnte, Jody Meeks, so von der Bank kommt, verstehe ich nicht. Oder ich würde mich zumindest wundern, wenn Detroit jetzt doch nicht so gut ist dieses Jahr, wenn da nicht ein paar Anrufe eingehen und nach Jody Meeks fragen. Marcus Morris für umsonst bekommen, in Stanley Johnson ein Rookie hochgedraftet auf der Small Forward Position, der eine sehr gute Preseason gespielt hat. Und sind vor allem, und das ist die wichtigste Nachricht, das große Problem losgeworden, kein Spacing zu haben unterm Korb für Andre Drummond Platz zu machen. Denn sie haben Ersan Ilyasova von Milwaukee verpflichtet. Seines Zeichens Floor Spacing Power Forward, der also den Dreier trifft. Aber du wirst sicherlich jetzt über das Fragezeichen auf der Point Guard Position sprechen. Erstmal wollte ich sagen, dass ich finde, Detroit ist das Team, in dem sich in den letzten, sagen wir mal, 2 Jahren am meisten getan hat. Wirklich. Also Reggie Jackson kam neu dazu, wie du gesagt hast. Erstmal waren es ja die großen drei mit Jay Smooth, Greg Monroe und Andre Drummond. Da ist jetzt nur noch Drummond übrig geblieben. Die anderen wurden verschifft beziehungsweise unrühmlich aus dem Team gefeuert. Dann einen neuen Rookie hochgedraftet, Jody Meeks dazu. Plus der neue Trainer, wo du mir einen, hast du mir das nicht auf die Pinnwand gemacht? Mit diesem, Bild, wo er aussieht, Stanley Gandhi aussieht, als hätte er ein Rap-Album aufgenommen. Absolut großartig. Hat sich unheimlich viel getan, aber du hast es schon gesagt, die Point Guard Position ist für mich nach wie vor, oder sagen wir mal, der Backcourt, nach wie vor ein großes Fragezeichen. bin kein großer Reggie Jackson-Fan. Brandon Jennings ist für mich das, was man einen Locker-Room-Cancer nennt, und er ist nach wie vor immer noch verletzt. Deswegen glaube ich auch nicht, dass er die Saison im Kader der Detroit Pistons zu Ende bringen wird. Steve Blake als Veteran haben sie sich dazu geholt. Das ist wahrscheinlich nicht schlecht, dann als Backup. Die Versicherung. Genau, die Versicherung. Jody Meeks, hast du schon gesagt, in Ordnung. Aber insgesamt, finde ich, ist da durchaus noch Nachholbedarf auf Point Guard und Shooting Guard bei Detroit. Und ich glaube, auch das wird dazu führen, dass sie dann doch nicht, obwohl sie einige coole Pieces in der Mannschaft haben, doch nicht so den Riesensprung machen werden. Ah, Mist, ich muss jetzt zählen. Für unsere Over-Unders, weil nicht, dass ich mich jetzt hier gleich blamiere. Ich muss mal gucken, weil ich sehe sie tatsächlich, glaube ich, in den Playoffs. Alter, nee. Ja, ich glaube in Stan Van Gundy. Du hast schon recht, Reggie Jackson extrem ineffizient und Brandon Jennings hat sich, glaube ich, auch die Achillessehne gerissen. Ist nichts, womit man spaßen kann. Aber ich bin jetzt einfach mal bold und sage, dass die es schaffen. Ich sage, sie werden Achter. Ja, dann sag eine Zahl. Nee, Achter können sie ja nicht werden, das werden ja die Knicks schon. Nee. Das habe ich ja gar nicht gesagt. Das sagst du jetzt. Ich habe nur gesagt, die Charlotte Hornets fliegen raus. Ah, ich weiß nicht, ich tue mich ganz schwer gerade. Ja, pass auf, dann sage ich, wann fange ich an und sage 33 Under. Wow. Bisschen besser als im letzten Jahr, aber nicht so viel besser als im letzten Jahr. 5 Siege mehr als im letzten Jahr traue ich dem zu. Oder sagen wir mal, nee. 2 Siege, 3 Siege mehr, aber ich glaube... 39 Under. Alter. Stille. Unverständnis. Okay. Das riecht nach einer Altbierwette, Phil. Uiuiui, ja, machen wir das. Aber lasst uns erstmal die Southeast Division machen. Wir sind schon bei über einer Stunde und haben jetzt noch 5 Teams, die wir durchgehen müssen. Fangen wir doch mit den Atlanta Hawks an, dem Überraschungsteam der letzten Liga. 60 Siege, 22 Niederlagen. Auf Platz 1, genau, auf Platz 1 der gesamten Conference. Bist du, jetzt bin ich direkt mal, steige ich direkt mal ein, bist du auch kritisch, was die Saison betrifft? Sehr. Wirklich sehr. Ich glaube, dass die letzte Saison absolut overachieved haben. Also ich halte Atlanta nach wie vor für ein sehr gutes Team, aber ich halte sie bei weitem nicht mehr für ein 60-Siege-Team. Das liegt jetzt nicht nur daran, dass sie DeMarre Carroll verloren haben an Toronto, wie wir es eben schon gesagt haben. Sie haben ja durchaus mit Thiago Splitter zum Beispiel sich ein bisschen mehr für den Frontcourt geholt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sowohl Paul Millsap, Al Horford, Jeff Teague, als auch Kyle Korver, die im letzten Jahr alle All-Stars waren, dass die nochmal so eine Saison hinlegen. Auch wenn ich Coach Budenholzer dazu oder beziehungsweise das zutraue, dass er das Team genau wieder auf den richtigen Weg bringt. Aber 60 Siege war für mich ein absolutes Overachievement. Dafür sind dann einige Teams im Osten, wenn auch nur ein bisschen, aber durchaus besser geworden, gegen die sie oft spielen werden. Deswegen wird sich das in meinen Over-Under-Predictions dann auch dementsprechend niederschlagen. Ja, sie haben eine Schwachstelle des Kaders adressiert, aber haben sich demnach auch gleichzeitig eine neue geschaffen. Und ich würde gerne mal sagen oder dich fragen, was sozusagen das kleinere Übel jetzt ist oder ob sich das sozusagen negiert. Sie haben in Thiago Splitter sich einen sehr, sehr kompetenten Backup geholt auf der Center-Position, sodass eben Al Horford auch mal an seiner angestammten Position als Power Forward spielen dürfte und Thiago Splitter eben auf der 5 ist. Demnach haben sie eben die Schwäche adressiert, zu klein gewesen zu sein, auch in den Playoffs dann nicht wirklich groß mitgehen konnten gegen ihre Gegner. Gleichzeitig haben sie aber ihren 3D-Spieler und Anführer des Teams in DeMarre Carroll, DeMarre Carroll, abgegeben, in der Free Agency verloren an die Raptors und demnach haben sie eine grausige Small Forward Rotation. Was ist wichtiger in dem Fall deiner Ansicht nach? Ich finde die Rotation von 2 und 3, wenn nehmen wir jetzt mal das Shooting von Kyle Korver raus, was die Defensive angeht, eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Also Thabo Sefolosha sich jetzt auf seine ehemals defensiven Glanzleistungen in OKC oder so nochmal verlassen zu wollen, halte ich für sehr gewagt. Kent Bazemore, Tim Hardaway Jr., beides keine Spieler, vor allem Tim Hardaway kenne ich aus eigener Erfahrung von New York. Da kannst du auch einen Kasten Bier in die Defense stellen. Tut mir leid. Also da, das wird nicht dazu führen, beziehungsweise wahrscheinlich wird es immer wieder Career Nights von den Gegenspielern von Tim Hardaway Jr. geben. Ja, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich sind sie defensiv im Frontcourt mit Thiago Splitter echt besser geworden, aber das Loch auf den Wings, auf der 2 und der 3 ist immer größer geworden. Und wenn ich dann mal so gucke, gegen wen diese Jungs verteidigen müssten, Monte Ellis, Paul George, Carmelo Anthony, Giannis, LeBron, Dwayne Wade und so weiter und so fort. Bradley Beal, das könnte schon richtig, richtig bitter werden. Ja, ich glaube auch, man wird sehr viele Two-Guard oder Two-Point-Guard-Rotationen sehen, glaube ich, dass Teague und Schröder, wie auch letztes Jahr schon, recht viel gemeinsam spielen, gerade wenn Schröder den Ball bringt und Jeff Teague mit seinem guten Dreier dann ein bisschen Platz für Platz sorgt. Ich glaube auch, dass da Budenholzer, der Coach, kreativ sein kann. Sie sind aber auch darauf angewiesen. Was meinst du, was die Over-Unders angeht? Ich hatte es gerade schon mal angeteasert, bei mir 60 Siege im letzten Jahr. Dazu wird es nicht mehr kommen. Ich habe sie bei 48 plus. Ja. Under 51. Ist schon ein krasser Fall, ne? Also wenn 10 Spiele schlechter als im letzten Jahr, wäre schon... Aber es hat halt alles gepasst letztes Jahr. Ja, wirklich. Ist natürlich auch immer noch ein gutes Level. Also für die Playoffs wird es reichen, auch für die ersten 5 Plätze wird es wahrscheinlich reichen, aber 60 Siege sind da einfach. Lass mich mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob es für die ersten 5 Plätze reicht bei mir. Also wir hätten jetzt... ich glaube, sie sind Vierter bei mir, ja. Also ich habe Cleveland besser, die Bulls besser... Ja, aktuell werden sie Dritter, aber es kommen ja noch ein paar Teams. Also sehr nett geteasert, sehr, sehr gut. Ja, gehen wir direkt ins nächste Team weiter, Washington Wizards. 46 zu 36 im letzten Jahr. Sie haben den Spieler verloren, der unter den Hörern von mir, oder wo ich mich, sage ich mal, was die Hörer angeht oder das Feedback von den Hörern im letzten Jahr zu weit aus dem Fenster gelehnt habe. Ich habe nämlich im letzten Jahr für die neu dazu gekommen sind, gesagt, dass Paul Pierce zu alt ist, um nochmal den Unterschied in einer Playoff-Serie machen zu können. Das durfte ich mir dann an die ein oder andere Spitze nochmal gefallen lassen über unsere Social-Media-Kanäle. Zu Recht. Denn in der Crunch-Time hat Paul Pierce im letzten Jahr bei Washington bewiesen, dass er durch noch ein bisschen was im Tank hat. Ja, und er ist ein Spieler, der das Team eben verlassen hat. Sie haben sich verstärkt mit Jared Dudley auf der 3 dann eben. Ich glaube, Otto Porter wollten sie dann eben auch ein bisschen den Platz geben, sich weiterzuentwickeln. Er wird starten auf der 3. Ich muss ehrlich gesagt sagen, Free John Wall. Ich glaube, dass er viel mehr in der Diskussion um den besten Aufbauspieler der Liga sein würde und eben viel mehr noch Spotlight abnehmen würde von Russell Westbrook und Stephen Curry, wenn er ein besseres Team hätte und vor allem ein erfolgreicheres Team. Weil das ist einer der Spieler, um die du wirklich dein Team bauen kannst. Wenn du wirklich einen Floor General hast, und das ist tatsächlich John Wall, er ist in erster Linie so ein klassischer Facilitator aufgrund des Speeds, der aber eben dir doch auch noch, 20 Punkte geben kann, dann musst du dein Team um ihn herum aufbauen. Und das haben sie bisher nicht wirklich gemacht. Du hättest eigentlich längst einen modernen Stretch-Vierer haben müssen. Den haben sie nie in ihrem Team gehabt. Bauen jetzt irgendwie darauf, dass Chris Humphries Dreier wirft. Wenn du John Wall hast, dann musst du ihm den Platz schaffen. Und das machen sie mit dem Kader jetzt leider nicht. Immer noch nicht, muss man leider sagen. Und so wird es wahrscheinlich ein weiteres verlorenes Jahr mit Playoffs, einer vernünftigen regulären Saison, aber dann irgendwie spätestens in der zweiten Runde, wenn nicht in der ersten Runde, dann aus. Ich sehe dunkle Wolken am Washington Monument. Ui. Ich glaube, sie verlassen sich aktuell ganz stark darauf, dass John Wall und Bradley Beal dafür ausreichen, Kevin Durant im Sommer nach Washington in seine alte Heimatstadt zu lotsen. Dementsprechend waren sie wahrscheinlich auch sehr vorsichtig, was die Verpflichtungen und die Salaries in diesem Jahr angeht, um da wirklich nochmal Platz zu lassen für den kommenden Sommer. Gary Neal aus Minnesota mit solidem Shooting hinter Bradley Beal kann man vielleicht noch rausheben. Das könnte vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle helfen. Aber ich glaube, trotz John Wall und der vielleicht auch ein bisschen aufgrund der Unbeständigkeit von Bradley Beal oder auch Verletzungsanfälligkeit in der letzten Saison, werden sie schlechter als im letzten Jahr. Und zwar meiner Meinung nach relativ deutlich schlechter als im letzten Jahr. Ich habe sie bei einem Over-Under bei 38 plus. Also John Wall ist über meiner Meinung nach, was du gerade gesagt hast, die Ode an John Wall auch über jeden Zweifel erhaben. Ich gucke ihm auch wirklich jedes Mal gerne zu und Bradley Beal, wenn er einen guten Tag hat, auch. Aber wem ich halt nicht gerne beim Basketballspielen zugucke und deswegen auch nicht so richtig auf das Team vertraue, sind nämlich, also bis auf jetzt Playoff-Schlägereien, Nene, Gotthard, Drew Gooden, Chris Humphries, Jared Dudley, Allen Anderson, Ramon Sessions. Das reicht für mich nicht so richtig, um in einem bisschen stärkeren Osten wirklich wieder die gleiche Rolle wie in der letzten Saison zu spielen. Ja, ich sag Under 44. Ich bin noch positiv, aber Was sollst du was anderes machen? Du hast im Sommer ein John Wall Trikot geschenkt gekriegt. Ich habe das Jersey hier mit in China. Ja, es geht ja gar nicht anders. Ja, gut. Drittes Team aus der Southeast und da vielleicht schon mal als Teaser werden dann bei mir jedenfalls in meinen Rankings die Milwaukee Bucks vom dritten Platz beziehungsweise vom dritten Platz der Eastern Conference verdrängt. Das sind nämlich die Miami Heat. Letztes Jahr 37-45. Auch unheimlich viel los gewesen bei dem Team. Chris Bosh, habt ihr alle noch in Erinnerung, hat sich verletzt kann man nicht sagen, ist krank geworden, richtig schwer krank, ja. Und es stand wirklich auf der Kippe, ob er überhaupt nochmal zurückkommt zum Basketball. Glücklicherweise hat sich das alles dann in den letzten Monaten so verbessert, dass er dann wieder auch das komplette Training Camp jetzt mitmachen konnte und den Miami Heat wieder zur Verfügung steht. Und ja, wahrscheinlich der größte Move zu der Innerseason Trading Deadline war Goran Dragic, der jetzt seine erste volle Saison bei Miami spielen wird. Ich bin ziemlich überzeugt von dem Team. Haben sehr tiefen Kader. Einzige Achillessehne ist ein bisschen das auf der Position, wo sie jemand haben, der sehr verletzungsanfällig ist, nämlich Dwayne Wade, und der auch eine Minute Restriction haben sollte, dass sie da nur Gerald Green, sage ich jetzt mal, haben, der ein sehr unbeständiger Spieler ist und auch in Phoenix war. Alles andere sind sie wirklich ziemlich tief. Bosch, McRoberts und Haslem auf der 4, das ist wirklich feinste Power-Rotation, vielleicht die beste in der Liga. Chris Bosch ist wirklich, und das muss man hier nochmal sagen, ich gehe jetzt mal davon aus, dass er wieder der Alte ist, ist wirklich wahrscheinlich sogar der variabelste Power-Forward der gesamten Liga. Und das ist in dem Fall jetzt auch extrem wichtig, weil Dwayne Wade und Goran Dragic sich normalerweise nicht ganz gut ergänzen, nicht so gut miteinander spielen, bräuchten eigentlich den Ball, um am effektivsten zu sein. Da muss man abwarten, wie sich das entwickelt, aber sie haben mit Justice Winslow einen vermeintlichen Steal in der Draft gelandet, in Dual Deng einen extrem soliden Small Forward, der den besten Flügelspieler des Gegners jede Nacht verteidigen kann. Ja, und eben Hassan Whiteside, so ein bisschen der X-Faktor, sportlich sicherlich die Feel-Good-Story des letzten Jahres. Vielleicht kann er ja anknüpfen an die sportlichen Sachen, die er gemacht hat. Du hörst, ich bin nicht ganz so überzeugt von ihm, abseits des Courts. Aber gut, ich glaube, das Team wird sich am meisten verbessern, oder wird das Team sein, das sich am meisten verbessert. Und ehrlich gesagt, rechne ich wirklich mit den Heat als möglichen Kandidaten für einen starken Upset in den Playoffs. Mhm. Das sehe ich genauso. Amari Stoudemire haben sie noch dazu gekriegt, auf der 4 oder der 5, je nachdem. Aus Dallas im letzten Jahr, obwohl er da ja nur ein kurzes Gastspiel gegeben hat. Ja, zu Chris Bosh vielleicht noch ein Satz. Ich glaube, Chris Bosh ist einer der auf seiner Position der underratedsten Defender überhaupt. Gerade was vielleicht nicht unbedingt die One-on-One-Defense, aber ein unheimlich intelligenter Spieler und was Team-Defense angeht und Help-Defense, ist Chris Bosh für mich vielleicht sogar der beste Spieler auf seiner Position. Dazu mit Lual Deng, der auch seine Position verteidigen kann und dann eben, wenn die Beine schwer werden durch die Misshandlung, die er von Thibodeau jahrelang ertragen musste, dann mit Justice Winslow, dem vielleicht sogar ja an 11 oder gedraftet, den Steal, einem der Steals aus dem Draft als Backup, macht das auf jeden Fall einen guten Eindruck auf mich. Ja, ich habe es gerade schon mal angeteasert. Ich glaube, in den Standings wird sich das auch genauso widerspiegeln und ich habe sie mit beziehungsweise nach den Chicago Bulls als die dritte Kraft im Osten sozusagen. Ich letztes Jahr, ich muss noch mal kurz drauf gucken, waren es 37 Siege. Ich habe sie bei 46 plus. Und das ist eigentlich schon konservativ. Also ich glaube vielleicht sogar 48, 49 könnten da durchaus bei rum. Ja, würde ich auch ehrlich gesagt sagen. Ich sag über 48. Mhm. Ich glaube, das Team ist extrem gut gecoacht, hat eine Kultur. Überall, wo Pat Riley ist, ist Erfolg. Also maximal ein schlechtes Jahr und dann wird wieder angegriffen. Das hat man ja nicht zuletzt 2006 gesehen. Sie werden auch aggressiv sein, um zu gucken, was sich an der Trade Deadline ergibt. Ich glaube schon, das wird ein sehr gutes Jahr. Ja, glaube ich auch. So, die beiden letzten Teams für heute. Fangen wir an mit Charlotte. Letztes Jahr 33-49 und auch da hat das Verletzungspech schon, bevor die Saison überhaupt losgegangen ist, zugeschlagen. Ja, Michael Kidd-Gilchrist, der Rising Star sozusagen, der glaube ich sogar noch einen neuen Vertrag unterschrieben hat, bevor er sich verletzt hat an der Schulter, fällt wahrscheinlich für die gesamte Saison aus. Herber Rückschlag war so das defensive Herz des Teams. Mhm. Und das ist sehr wichtig, weil meiner Ansicht nach, und ich glaube, du müsstest dazu stimmen, ich glaube, da gibt's nicht so viel zwei Meinungen zu, haben sie mit Abstand den schlechtesten Defensiv-Frontcourt der Liga. Mit Cody Zeller ist wahrscheinlich der beste Verteidiger noch, aber dann Al Jefferson, Frank Kaminsky und Spencer Horst, alle nicht unbedingt die schnellsten auf den Beinen und nicht unbedingt als Defensivasse bekannt. Ich glaube, das wird ihnen ziemlich das Rückgrat brechen dieses Jahr. Ja, das glaube ich auch. Aber Dickerchen, Al Jefferson hat ein bisschen abgenommen. Hast du gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ja, ein paar Kilos hat er verloren. Also er schwebt durch den Post, kann man fast sagen. Ja, wen haben sie dazu bekommen? Nicolas Batum aus Portland ist vielleicht dann die prominenteste Verpflichtung sozusagen. Jeremy Lamb aus OKC, Jeremy Lin von den LA Lakers mit einer absoluten Katastrophe. Wir haben letzte Folge über die Frisuren in der NBA geredet. Robin Lopez, Alfred Payton zum Beispiel zu nennen. Die neue Frise von Jeremy Lin geht gar nicht. Wirklich, also dieser Mohawk irgendwie, den er sich da jetzt hat wachsen lassen. Ich muss es jetzt eben mal nachgucken. Ich muss jetzt sagen, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht mehr. Ja, ich lasse dir die Zeit. Dann mache ich mal weiter mit Frank the Tank, Frank Kaminsky, den sie gedraftet haben. Katastrophe. Hast du gesehen jetzt? Was soll das? Hä? Katastrophe. Ja, peinlich. Naja. Aber ich bin auch basketballerisch einfach nicht überzeugt. Ich muss sagen, sie haben ja schon Spencer Horst im Kader. Was soll jetzt Frank Kaminsky da? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Fan. Ich muss jetzt erstmal 10 Spiele sehen oder 15 von ihm. Klar, man kann verstehen, sie brauchen ein bisschen Shooting, um ein bisschen Platz zu machen. Das macht jetzt schon Sinn, aber ich weiß nicht. Ohnehin das Shooting, was sie jetzt vermeintlich auf dem Platz haben, wenn man sich jetzt nochmal die erste 5 anschaut, Kemba Walker, Batum, PJ Hairston, Cody Zeller und Al Jefferson ist mehr als mau. Das sieht defensiv und offensiv nicht so toll aus. Also so wahr wir beide NBA-Nerds sind, ich werde mir keine 15 Spiele von Frank Kaminsky angucken. Ja, ja. Es gibt übrigens, da muss ich jetzt einen kurzen Shoutout machen, ohne dass ihr es wisst, es gibt einen großartigen YouTube-Kanal, Down to the Buck heißt der. Und der macht jeden Tag fast während der Saison Zusammenschnitte von Roleplayern, also Spieler, die kein Mensch mag oder sonst nicht anschaut. Also wenn jetzt irgendwie ein random Frank Kaminsky 8 Punkte 2 Block Spiel ist, dann gibt's am nächsten Tag ein Highlight Reel bei dem von ihm. Und das ist sehr, sehr cool. 6 Klicks. Ja, machen wir Over Under. Ja, kurz und schmerzlos. Im letzten Jahr, ich habe sie bei 29 plus. Boah. Bitte. Ja, ich sag unter 35. Ich bin ein bisschen höher, aber das ist für so ein Make-or-Break ja schon richtig schlecht. Die Hornets sind eigentlich dafür aufgebaut, ein gutes Jahr zu haben und in die Playoffs zu müssen. Und ich glaube, da wird dann Steve Clifford, der Coach, leider, so gut er auch ist, dann am Ende der Saison nicht mehr an der Seitenlinie stehen. Ja, das kann gut passieren. Das letzte Team, Orlando Magic. 25. Last but not least, oder vielleicht doch einer der letzten. Aber sie heißen doch jetzt nicht mehr Orlando Magic. Sie heißen doch jetzt Hezonja Magic. Orlando Tragic. Nein, Hezonja Magic. Das ist der Name des Teams. Du bist großer Fan, oder? Bestehe ich drauf. Ja, ich meine, macht halt einfach Spaß. Ich glaube, jeder, der Basketball gerne schaut, der hat an dem Spieler, aber auch an dem Team Spaß. Ob das dann natürlich sich übersetzen lässt, also ob es translated, ob das Spiel dann, ob das Team erfolgreich ist, das wird man sehen. Man sieht wohl, dass es noch ein sehr unfertiges Team ist. Sie haben mit Tobias Harris einen Spieler verlängert, wo wahrscheinlich auch die Meinungen auseinandergehen, ob sie das hätten machen sollen. Aber ja, es ist auch so ein langer Rebuild einfach, ne? Ich mag das Team einfach, muss ich sagen. Also wenn es sowas gibt, wie außer seinem Lieblingsteam ein anderes Team sympathisch zu finden, ich mag die Orlando Magic. Ich finde Alfred Payton cool, auch wenn er nach wie vor wahrscheinlich auch in dieser Saison noch mit vielen Turnovers zu kämpfen haben wird. Victor Oladipo ist wahrscheinlich auch noch nicht auf seinem Ceiling angekommen und macht viel im Moment nur über seine Athletik. Aber beide in der Defense ist so ein bisschen ähnlich wie bei Boston mit Marcus Smart und Avery Bradley. Ist cool zuzugucken. Aaron Gordon kann sich noch entwickeln. Nikola Vucevic ist für mich absolut underrated. Letzte Saison schon 20-10 knapp aufgelegt. Ich glaube, in dieser Saison wird es nicht viel anders werden. Ja, und Hezonja, hast du gesagt, ich glaube, für das ein oder andere Highlight oder wenigstens für die eine oder andere lustige Aktion wird er auf jeden Fall sorgen als J.R. Smith 2.0. Das meine ich gar nicht nur abwertend, sondern auch was das Talent angeht, was man ja auch J.R. Smith nicht absprechen kann. Ja, ich finde das Team cool, aber ich glaube auch wirklich, wie du schon sagst, das Ganze für diesen Kader, wenn sie diesen Core jetzt so behalten werden, dann kommt das Ganze noch 2-3 Jahre zu früh. Ja, Nikola Vucevic, wenn man einen Vergleich machen möchte, wahrscheinlich so der Rich Man's Enes Kanter oder anders formuliert, der Spieler, den OKC denkt, dass sie verpflichtet, den sie verpflichtet hätten wollen, sehr viel Konjunktiv, weil einfach positiv für Nikola Vucevic, du sagst es, sehr, sehr solider oder mehr als solider, sehr, sehr, sehr guter junger Spieler, offensiv extrem variabel und defensiv nicht ganz so lethargisch wie sein türkischer Counterpart. Und Aaron Gordon, auch so eine Wundertüte, hat sich letztes Jahr früh verletzt in seiner Rookie-Saison, ist also quasi noch Rookie. Evan Fournier, der glaube ich in einem Interview mal gesagt hat, dass er denkt, dass er Star sein kann und All-Star, also sehr interessante Mischung. Ich habe sie bei 29 under. Wahrscheinlich so im Wechsel mit Charlotte, irgendwie so in dem Bereich. Ja, das hört sich gut an. Da gehe ich einfach mal d'accord. 29 under. Cool, damit sind wir durch. Also ich gucke mal kurz auf unsere Over-Unders. Cleveland wird's machen, da sind wir uns beide einig. Dann kommen die Bulls, aber dicht im Nacken gefolgt von Miami und Atlanta. Wizards haben wir ein kleines bisschen schlechter. Milwaukee trauen wir einiges zu. Toronto grundsolide und dann muss man mal gucken. Also Indiana hast du oder hast du noch ein bisschen deine Zweifel, die Knicks? Ich glaube so, okay, danach würde Boston kommen, aber ich glaube so, die Knicks, Indiana und Charlotte werden vielleicht irgendwie so um den 8. Platz mitkämpfen. 9. Platz, muss man mal gucken. Und hinten wird es weiter mit Philadelphia, Orlando, Brooklyn. Ja, im Osten ist auf jeden Fall viel mehr zu holen, was die Playoff-Plätze angeht. Da ist noch nicht alles so viel in Stone gesetzt. Genau. Ja, dann zum Schluss nochmal der Aufruf, diejenigen, die durchgehalten haben, die 1,5 Stunden, bitte schickt uns eure E-Mail-Adresse. Wir schicken euch dann gerne eine Einladung, die ihr dann wahrscheinlich spätestens morgen früh im E-Mail-Postfach habt für unsere Fantasy-Liga From Downtown Podcast. Wir spielen bei ESPN. Morgen Nachmittag, deutsche Zeit, ist der Draft. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mit dabei wärt. So sieht's aus. Also dann hoffen wir, dass wir uns gegenseitig die Spieler vom Transfermarkt nehmen im Draft und ansonsten hören wir uns dann in ein paar Tagen wieder und dann hoffentlich schon mit dem ein oder anderen Rückblick auf die ersten richtigen Spiele, denn so lange ist ja nicht mehr hin. Ne? Alles klar. From Downtown. Reingehauen. Ja.